1. Vor der Tee mich auf, als Menschen aufzustehen, damit persönlich mit mir sprechen kann. 2. Warend zu mir sprach, erfüllt mich sein Geist und half mir beim Aufstehen, woraufhin ich der Stimme dessen lauschte, der sich an mich wandte. 3. Erklärt, dass mich als Gesandten zum Volk Israel schicken word, dass sich mit zum seinen Vorfahren bis zum heutigen Tag gegen in aufgelehnt habe. For ICH erhielt den Auftrag, ihnen gegenüber zu treten und mein Botschaft mit der formellen Ankündigung einzuleiten, dass dies die Werk Gottes, des Herrn, seien. 5. Unabhängig davon, ob sie auf mein Wort hören oder sie ignorieren, sollen sie aufgrund ihrer Widerspenstigkeit zumindest erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. 6. ICH soll mich weder vor ihren Drohungen noch vor ihrer Feindsligen Haltung fürchten, selbst wenn ihr Gegenwart so schmerzhaft wie Dornen oder gefährlich wie Skorpion sei. 7. Mein Aufgabe bestehe darin, ihnen sein Wort unbefolscht zu übermitteln, ungeachtet ihrer tief verurteilten Rebellion und ihrer Weigerung, zuzuhören. 8. Ermahnte mich, aufmerksam zuzuhören und nicht denselben angehorsam wie das Volk zu sagen, sondern stattdessen den Mund zu öffnen und das zu versehren, was mir reichte. 9. In diesem Moment bemerkt ich ein Hand, die in mein Richtung ausgestreckt war und ein beschriebene Butchroll hielt. 10. Als die Roll vor mir entfaltet, so ich, dass sie beidseitig mit Texten gefüllt war, die von Trauer, tiefem Seufzen und bitterer Klage handelten.